Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo zusammen bei einer neuen Episode von Omega Tau. Ich habe mich neulich mit einem Thema der Geophysik beschäftigt, und zwar mit der Seismologie. Dabei haben mich besonders zwei Fragen interessiert oder zwei Themenschwerpunkte. Das eine waren so die Grundlagen, was ist ein Erdbeben überhaupt und wie entsteht es? Und auf der anderen Seite, wie kann man das messen und was kann man aus den gemessenen Signalen alles für Rückschlüsse ziehen? Zu diesen Themen habe ich mich mit Heiner Igel unterhalten, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Aber er stellt sich gleich nochmal selber vor. Ja, mein Name ist Heiner Igel. Ich arbeite an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort gibt es eine Fakultät für Geowissenschaften und dort sind wir der Bereich Geophysik. Und mein Spezialgebiet ist die Seismologie. Wir beschäftigen uns eigentlich mit allem, was mit Erdbeben zu tun hat. Und wir betreiben zum Beispiel auch ein seismisches Netzwerk in Bayern mit 25 Messstationen, die verteilt sind im ganzen bayerischen Gebiet, also von den Nordalpen bis hin ins Vogtland. Bei dem Stichwort Seismologie kam bei mir gleich die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Seismologie und Seismik? Naja, der Unterschied ist nicht ganz scharf. Also unter Seismologie versteht man eigentlich alles, was mit Erdbeben zu tun hat. Also Erdbeben, die erzeugt werden, wie funktioniert ein Erdbeben und dann auch, was wird beobachtet. Seismologie, also zum Teil, ich würde sagen, größere Skalen, auch der ganze Planet, wie beobachte ich Erdbeben auf der anderen Seite der Erde, wenn große Erdbeben stattfinden. Und die Seismik, der Begriff wird benutzt im Zusammenhang mit sogenannten Methoden, um zum Beispiel Rohstoffe zu finden, also im Erdölbereich, da spricht man dann eher von Seismik. Was ganz wichtig ist eigentlich, die Physik ist dieselbe und auch die Herangehensweise an die Bearbeitung der Daten, die ganze Methoden, die man da anwendet, ist eigentlich auch nahezu identisch. Vor allem in den letzten Jahren hat man viele Methoden aus der Seismik, also Methoden, die jetzt mehr vielleicht in sogenannter angewandten Geophysik zur Rohstoffsuche benutzt worden sind, hat man auch angewandt auf die globale Seismologie und andersrum genauso Methoden, die jetzt entwickelt worden sind von der Seismologie, von der Erdbebenphysik, wurden angewandt jetzt auch in der Seismik. Also da ist sehr viel Zusammenarbeit da. Wir haben zum Beispiel jetzt ab 1. Dezember 2009 ein ganz großes europäisches Projekt, wo dann auch globale Seismologen und Erdölfirmen an einem Tisch sitzen und miteinander zusammenarbeiten und versuchen, Probleme zu lösen. Okay, aber das heißt, wenn man von Seismik spricht, sei es jetzt eben um zum Beispiel Erdöl zu finden, dann geht es da auch darum, Wellen zu untersuchen. Also es geht immer in irgendeiner Form um Wellen oder Schwingungen. Ganz genau. Die Erde ist in erster Näherung ein elastischer Körper. Und das heißt letztendlich, wenn er durch seismische Wellen eben ausgelenkt wird, dann geht der Punkt, der sich bewegt, oder das Stück Erdkruste oder auch tiefes Erdrinne, was sich bewegt, auf seine Ruhelage wieder zurück. Das ist das physikalische Messprinzip, im Gegensatz zum Beispiel zu elektromagnetischen Wellen. Die Seismologie ist die Wissenschaft der elastischen, manchmal auch nicht elastischen Wellen, die sich im Erdinnern ausbreiten. Und vielleicht eine ganz wichtige Sache, die man sagen kann, seismische Wellen sind eigentlich das physikalische Messverfahren, das die höchste Auflösung eines Abbildes des Erdinnern erlaubt. Letztendlich alles, was wir machen, ist in gewisser Art eine Tomographie, ähnlich wie in der Medizin. Wir versuchen durch Information, die wir im Grunde durch Echo, also die Wellen, die zurückreflektiert werden, aus der Information versuchen wir, ein tomografisches Bild des Erdinnern zu rekonstruieren. Das ist also sehr ähnlich wie in der Medizin. Und sagen wir mal, das schärfste Bild von allen Messverfahren, das verschafft einem eigentlich die Seismik. Deshalb ist es ein so wichtiges Verfahren, vor allem eben auch in der Rohstoffsuche und aber natürlich auch in der globalen Seismologie und sogar auch in der Planetologie. Was hat man denn außer jetzt der Seismologie noch für Möglichkeiten, sich wirklich das tiefe Erdinnere anzugucken? Also bohren kann man ja nicht sehr weit. Und ich weiß nicht, sonst vielleicht irgendwie Magnetfelder oder so, aber viel mehr kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Die elektromagnetischen Wellen ist eine Möglichkeit. Das heißt, man kann versuchen, einen elektrischen Strom zu messen. Also ein ganz kurioses Beispiel ist, man kann den Strom messen, der fließt zwischen untermeerischen Telefonkabeln. Das heißt, im Prinzip misst man den Strom, der fließt, sagen wir mal, zwischen Europa und Nordamerika. Dieser Strom wird angeregt durch das Erdmagnetfeld, das sich seitlich leicht verändert. Dadurch kann man an Informationen kommen über die Leitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit im tiefen Erdinnern. Das war eine andere Möglichkeit. Die zweite ist eine ganz wichtige Sache, das ist Gravimetrie, also alles, was mit Schwere zu tun hat. Das heißt, die Dichteverteilung im Erdinnern ist eine ganz wichtige Information, an die sehr schwierig heranzukommen ist, die aber einen großen Einfluss hat zum Beispiel auf alle Satelliten, die uns umkreisen. Deshalb auch jetzt gibt es wieder neue Satelliten, die im Grunde extra dazu da sind, mit größtmöglicher Genauigkeit zum einen mal die Gestalt, die Figur der Erdoberfläche zu erkunden natürlich, den Geoid, aber auch zu versuchen herauszufinden, wie sind denn die Massen verteilt im Erdinnern. Wir wissen, die Erde ist in erster Näherung radial symmetrisch aufgebaut, das heißt im Grunde so eine Art Zwiebelmodell, Schichtmodell, aber eben nicht nur. Das wirklich Interessante sind die Variationen um so ein kugelsymmetrisches Schichtmodell, was die Leitfähigkeit angeht, was die Dichteverteilung angeht und eben, und das ist jetzt für uns Seismologen wichtig, was die Verteilung der seismischen Geschwindigkeiten angeht. Was man in der medizinischen Tomographie in der einfachsten Form als Ergebnis kriegt, ist eigentlich eine Dichteverteilung oder eine Verteilung der Streuer. Wenn Sie einen Knochen haben, wird viel gestreut. Wenn Sie einen Tumor haben, wird viel gestreut, dann ist es dunkel. Das Gewebe streut wenig, dann ist es hell. In der Seismologie ist es etwas anders. Was wir für ein Modell haben im Erdinnern, was da rauskommt, ist eine Verteilung der sogenannten seismischen Geschwindigkeiten. Das heißt, an bestimmten Stellen sind die Wellen schneller und an anderen Stellen sind sie langsamer. Also das ist eigentlich unser Hauptziel letztendlich, das Erstellen eines solchen dreidimensionalen Erdmodells, in dem wir die seismischen Geschwindigkeiten unterscheiden können. Und seit wann gibt es seismologische Forschung? Also es gibt so ein paar Meilensteine in der Geschichte. Der erste wirklich nennenswerte ist eben dieses große Erdbeben von Lissabon vor ca. 250 Jahren, das so stark war, dass ganz Lissabon zerstört wurde, natürlich nicht nur durch das Erdbeben, auch durch Feuer, aber auch durch einen Tsunami, der dann sich anschloss. Das war vielleicht ein ähnlich gigantisches Ereignis wie das von Sumatra 2004. Und das Beben in Lissabon hat natürlich auch im Umfeld des Zeitalters der Aufklärung dazu geführt, dass man eigentlich erstmal versucht hat, das nicht als eine gottgegebene Strafe zu sehen, sondern man hat versucht, sich wirklich Gedanken zu machen, warum war das jetzt so? Warum hat das Beben dort stattgefunden? Warum haben in 1000 Kilometer Entfernung die Glocken noch geläutet? Also auf dem europäischen Kontinent solche Beobachtungen. Es gab natürlich da viele Tote. Auch in Messina gab es noch ein schweres Erdbeben, dann auch Anfang des 20. Jahrhunderts mit zahlreichen Toten. Man hat Ende des 19. Jahrhunderts im Grunde angefangen, Seismometer, also wirkliche mechanische Seismometer zu bauen. Das waren im Prinzip Pendel. Man muss sich ganz einfach vorstellen, wenn Sie ein Pendel von der Decke sich vorstellen und da unten einen Stift dran machen und eine Papierrolle immer weiterrollen lassen. Wenn das Haus sich hin und her bewegt, wenn also der Rahmen des Messinstruments sich hin und her bewegt, dann wird da die Bewegung aufgezeichnet. Und das sind unsere Seismogramme. Das ist das Hin und Her und auch das Auf- und Abbewegen eines Messpunktes. Und das ist in etwa 110, 120 Jahre alt. Also das erste wirklich gemessene Seismogramm von einem Fernbeben war 1898 in Potsdam, mehr oder weniger wieder so als komischerweise als Abfallprodukt aufgezeichnet, nämlich das war ein Gravimeter. Ein Gravimeter misst die Schwere, misst also im Grunde die Auslenkung einer Feder. Die verändert sich jeden Tag durch die Gezeiten. Der Boden wird ja jeden Tag 20, 25 Zentimeter auf und ab gesenkt. Das wissen auch nicht viele nicht. Die Gezeiten beschränken sich ja nicht auf die Ozeane, sondern auch auf die feste Erde. Und das kann man messen. Das verändert eben die Gewichtskraft auf eine Kugel. Und es passiert Folgendes. Wenn ein großes Erdbeben ist, wird der Boden eben auch bewegt. Und ein solcher Gravimeter kann sowas auch aufzeichnen. Also wurde letztendlich die erste wirklich glaubhafte seismologische Aufzeichnung durch einen Gravimeter gemacht. Und selbst damals, Ende des 19. Jahrhunderts, haben die damaligen Wissenschaftler sofort verstanden, hoppla, das ist es wichtig, dass wir auf der ganzen Erde solche Stationen aufbauen, weil wir dann wahrscheinlich was über das Erdinnere sagen können. Also würde ich sagen, wir sind so in etwa 120, 125 Jahre alt als Wissenschaft. Okay. Also relativ jung, ja. Das muss man wirklich so sehen. eine junge Wissenschaft. Und ich sage immer wieder auch, dass wir im Vergleich zur Physik, wenn wir uns überlegen, was wir über die kleinsten Dimensionen wissen, Nanophysik, oder was wir über das Weltall wissen, ist es erstaunlich eigentlich, wie wenig wir wissen über das Erdinnere. Gut, bevor wir nachher vielleicht noch ein bisschen genauer über die Messtechnik und so weiter sprechen können, würde mich nochmal interessieren, die Definition von einem Erdbeben. Also ich kenne eben als Laie diese Begriffe wie Epizentrum, Richterskala und so weiter. Aber zum Beispiel beim Epizentrum habe ich mich gefragt, meine laienhafte Vorstellung ist, dass Erdbeben eben deshalb entsteht, weil irgendwie zwei Erdplatten zum Beispiel zusammenstoßen. Und dann habe ich mich gefragt, muss das dann immer ein Zentrum haben? Also ist das Epizentrum dann die Stelle, wo es als erstes kracht, so wie bei einem Luftballon, der eben auch an einer Stelle dann platzt, wenn er platzt? Oder kann das auch mehr wie eine Epikante sein, dass es auf einer größeren Verteilung dann stattfindet? Ja, also die Frage, die Sie stellen, ist eigentlich die Frage, ist ein Erdbeben eine Punktquelle, die an einem Punkt stattfindet, oder ist es eine ausgedehnte, also ein größeres Phänomen? Genau. Das ist einfach eine Frage der Skala. Vielleicht fange ich mal so an. Es gibt ja diese berühmte Richterskala, die jeder kennt. Und kaum jemand kann damit was anfangen, weil das eben eine logarithmische Skala ist. Das ist was ganz Komisches. Das heißt, dieses Sumatra-Beben zum Beispiel hatte eine Magnitude 9 bis 9,3 wird es angegeben. Das ist im Grunde ein Exponent, das heißt 10 hoch irgendeine Zahl. Und das ist etwas, was mit der Amplitude, das heißt im Grunde der Auslenkung eines Seismometers auch zu tun hat. Aber die Magnitude im Prinzip beschreibt die Energie eines Erdbebens an der Quelle. Natürlich, je höher die Zahl ist, die Magnitude, desto größer ist die Stärke, ist das Beben, desto größer ist die Energie. Zwischen einer Magnitude 8 und einer Magnitude 9 ist ein Faktor 33 in der Energie. Das heißt, zwischen einer Magnitude 7 und 9 ist es ein Faktor 1000. Das muss man wirklich betonen. So, jetzt die Frage, Punktquelle oder ausgedehnte Quelle. Es gibt eine relativ einfache Gleichung, die einen Bezug herstellt zwischen der Magnitude eines Erdbebens und der Fläche, an der der Bruch stattfindet. Ein Erdbeben ist ein Bruchprozess. Ein gutes Bild, denke ich, ist eine Windschutzscheibe von einem Auto. Die Windschutzscheibe hat eine gewisse Dicke. Die ist vielleicht ein paar Millimeter dick. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht als Vergleich mit der Erdkruste. Die Erdkruste ist 30 Zentimeter dick. Wenn so ein gewaltiges Beben Magnitude 8 oder 9 stattfindet, dann haben sie oft eine Bruchfläche. Wenn wir die Windschutzscheibe nehmen, dann ist die ein paar Millimeter dick und geht vielleicht ein paar Zentimeter weit oder auch einen halben Meter weit über die ganze Scheibe. Ähnlich ist es bei der Erdkruste. Die Erdkruste ist 30 Kilometer dick. Und wenn zum Beispiel bei der San Andreas-Verwerfung an Magnitude 8 Beben wäre, dann wäre das eine Fläche 30 Kilometer mal, sagen wir mal, 200, 300 Kilometer. Ja, das heißt im Grunde eine senkrechte Fläche, die von der Erdoberfläche bis in die Tiefe von etwa 30, 40 Kilometer geht, bricht auf einer Länge von, sagen wir mal, 200, 300 Kilometern. So muss man sich das vorstellen, bei einem großen Erdbeben. Wenn wir jetzt im Grunde, ich übertreibe ein bisschen und sage, da unterscheidet sich ein großes Erdbeben kaum von einem kleinen Erdbeben. Wenn wir jetzt runtergehen zu einem Erdbeben der Magnitude 0 oder sogar ein Erdbeben der Magnitude minus 1, sowas gibt's, dann verringert sich ganz einfach die Fläche. Das heißt, ein Magnitude 0 Beben hat zum Beispiel eine Bruchfläche von ein paar Zentimetern. Also so muss man sich vorstellen. Das heißt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ein Erdbeben ist nie ein Punkt. Es ist immer eine ausgedehnte Fläche und die Größe der Fläche hängt direkt mit der Magnitude des Bebens zusammen. Bricht das dann überall zur gleichen Zeit oder geht das an einem Punkt los und setzt sich dann fort? Das ist eine sehr gute Frage. Das fängt immer an einem Punkt an. Und diesen einen Punkt, den kann man sehr gut lokalisieren. Und das ist das Hypozentrum. Das Hypozentrum ist also ein Punkt in der Erde. Und wenn ich diesen Punkt an die Oberfläche projiziere, dann habe ich das Epizentrum. Ja, das Epizentrum ist also ein Punkt an der Erdoberfläche. Diesen Punkt kann man gut lokalisieren. Im Grunde stellen Sie sich vor, Sie haben ein paar Mikrofone um einen Bahnhof rumstehen und es fährt ein Zug los und wenn er losfährt, macht er irgendeine Pfeife an. Ja? Und dann fährt er los. Und die Mikrofone werden dann einfach das erste Signal, das Sie messen, wenn Sie das zurückprojizieren, dann werden Sie finden, okay, der hat in dem Bahnhof angefangen, seinen Ton hier loszuschicken. Und das ist immer also eindeutig. Das ist relativ einfach zu bestimmen. Es gibt zwar einen kleinen Fehler, aber das kann man immer klar bestimmen. Wenn wir uns auf Sumatra uns überlegen, das große Beben 2004. Das Beben hat im Grunde eben vor Banda Aceh sein Epizentrum gehabt und ist dann die unvorstellbare Distanz von 1400 Kilometern. Ist dieser Bruch dann im Grunde nach Norden gewandert. Mhm. Ja, es ist also auf einer Länge von 1400 Kilometer gebrochen, muss man sich vorstellen. Das ist etwa die Distanz zwischen Mailand und Kopenhagen. Unvorstellbar. Dieser Bruch, der dann entsteht, der erzeugt dann eben eine Schwingung an der Erdoberfläche. Jetzt habe ich gelesen, es gibt diese P-Wellen und S-Wellen. Ja. Also ich habe so verstanden, das eine ist quasi eine Longitudinalwelle und ja, das andere eben eine Transversalwelle. Gibt es das immer beides bei jedem Beben? Jetzt haben wir den Bruchprozess verstanden und egal wie groß der Bruch ist, ein Erdbeben ist ein Vorbeigleiten von zwei Flächen aneinander in der Tiefe. Und ein solches Vorbeigleiten, das passiert mit einer Geschwindigkeit, also das Vorbeirutschen dieser zwei Flächen, das können Kontinentalplattengrenzen sein oder einfach eine Verwerfung irgendwo, auch bei uns in Deutschland, im Kölner Becken, die rutschen so mit etwa einem Meter pro Sekunde aneinander vorbei. Und dann werden, weil es ein elastischer Körper ist, immer sogenannte P-Wellen, Kompressionswellen, akustische Wellen, genau wie hier in der Luft, und Scherwellen. Scherwellen, das sind so wie im Grunde analog wie auf einer Seite. Mhm. Werden von einem Erdbeben abgestrahlt und zwar mit unterschiedlicher Stärke oder Amplitude in verschiedene Richtungen. Wenn diese Wellen an die Erdoberfläche kommen, dann erzeugen sie sogenannte Oberflächenwellen. Das sind dann Wellen, man kann so ein bisschen ähnlich sagen wie die Wellen im Meer. Die breiten sich dann entlang der Oberfläche aus und weil sie sich nur entlang der Oberfläche ausbreiten, verlieren sie auch weniger Energie. Und je weiter weg sie sind von der Quelle, desto stärker wird die Amplitude, also die Lautstärke, wenn Sie so wollen, dieser Oberflächenwellen. Und in der Regel sind es auch die Wellen, die die Schäden verursachen für Gebäude. Das sind in der Regel entweder die Scherwellen oder meistens dann auch die Oberflächenwellen. Diese Wellen laufen, auch ganz wichtig zu wissen, durch die ganze Erde durch. Die Kompressionswelle, die P-Welle, braucht etwa 20 Minuten, bis sie auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und die Oberflächenwellen, die laufen letztendlich dann einmal, mehrmals, zum Teil mehrere Stunden, Tage um die Erde herum. Und bei ganz großen Erdbeben, wie zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Wochen das Samoa-Beben mit Stärke Magnitude größer 8, schwingt dann die ganze Erde wie eine Glocke über viele Tage. Und man kann diese einzelnen Töne, wie sie eine Glocke auch hat, und deren Obertöne dann eben genau messen. Und auch daraus letztendlich kann man etwas über das Erdinnere dann erfahren. Sie sagten gerade, die Amplitude nimmt zu, je weiter man von der Quelle weg ist. Wo kommt da die Energie her? Nein, ich habe gesagt, die Amplitude verglichen mit den Raumwellen, P, mit den P-Wellen oder mit den Scherwellen. Also nahe der Quelle sind die sogenannten Raumwellen, die P- und die S-Wellen haben die stärkste Amplitude. Und je weiter man wegkommt von der Quelle, das hängt noch ein bisschen von der Tiefe des Erdbebens ab, sind die Oberflächenwellen dann diejenigen der Wellen im Seismogramm, die die stärkste Amplitude haben oder die meiste Energie haben. Mhm, verstehe. Und so rein von der Strecke her betrachtet, würde ich jetzt denken, dass die Wellen, die durchs Erdinnere gehen, schneller an einem Punkt irgendwie auf der anderen Seite der Erdkugel sind, als Wellen, die außen rumlaufen an der Oberfläche. Das ist richtig, das ist richtig. Also auf der anderen Seite kommen als erstes die Kompressionswellen, die P-Wellen an, die Oberflächenwellen kommen sehr viel später. Mhm. Wodurch entstehen denn diese Nachbeben, die es immer gibt oder oft gibt? Ja, eine Sache, die oft auch missverstanden wird, das ist, natürlich werden durch tektonische Bewegungen, durch die Bewegungen im Erdinnern, durch die Platten, Kontinentalplatten, Verschiebungen werden Spannungen aufgebaut. Und sagen wir mal, das allgemeine Statement ist dann immer, bei einem Erdbeben werden diese Spannungen gelöst und dann sind sie weg. Und das kann man so überhaupt nicht stehen lassen. Jedes Erdbeben erzeugt im Grunde wieder neue, erhöhte Spannung, vor allem an den Rändern des Bruches. Das ist genau der gleiche Effekt wie an der Windschutzscheibe. Wenn Sie an der Windschutzscheibe einen Riss haben, dann wächst der. Warum wächst der? Weil im Grunde eben diese Windschutzscheibe unter Spannung steht, genau wie die Erdkruste. Und an den Rändern dieses Risses gibt es sehr hohe Spannungen, die eigentlich immer versuchen, diesen Riss noch weiter aufzumachen. Und so ist es beim Erdbeben auch. Zwar ist dann, wenn sich über 200 Jahre zum Beispiel an der San Andreas-Verwerfung, wie es jetzt auch der Fall ist, in bestimmten Regionen, sich vielleicht schon 5 Meter aufgestaut haben und da ist dann ein großes Erdbeben, dann wird an den Rändern immer noch die Spannung so hoch sein, dass dort eine erhöhte Erdbebengefahr ist, die sich dann durch Nachbeben eben weiter entlädt. Und es ist sogar so, und das ist etwas vom Spannendsten, was im Moment erforscht wird, es ist, dass dieser Einfluss von großen Erdbeben, wie zum Beispiel in diesem Sumatra-Beben 2004, noch über viele Jahre und über sehr große Distanzen die Seismizität, das heißt die Zahl der Erdbeben pro Zeit, massiv verändern kann, beeinflussen kann. Ah ja. Und seit 2004 gab es in dieser Region oder weltweit so viele große Erdbeben der Magnitude im Bereich von 8. Wenn Sie allein in dieses Jahr 2009 im September denken, da gab es mehrere Erdbeben innerhalb von ein paar Stunden, größer als Magnitude 8 oder im Bereich zwischen 7 und 8, dass sogar schon von dem sogenannten Super-Erdbebenschwarm gesprochen wird. In den letzten 5 Jahren ist eigentlich 30% der Energie von Erdbeben eigentlich gelöst worden, wenn man es vergleicht mit den letzten 40 Jahren. Also es ist sehr viel Energie in den letzten paar Jahren, letzten 5 Jahren als Folge möglicherweise des Sumatra-Bebens getriggert worden. Das ist eben im Moment so ein bisschen die Frage. Das lässt sich eigentlich statistisch möglicherweise nicht erklären. Also einfach eine zufällige Häufung. Ja, es ist wahrscheinlich keine zufällige Häufung. Das ist so ein bisschen die Aussage. Das ist eben die Frage, haben diese Erdbeben was miteinander zu tun? Und die Forschung, wie sie sich im Moment entwickelt, deutet eher darauf hin, dass da ein möglicher Zusammenhang bestehen könnte. Ah ja. Nochmal eine Frage zu diesen Wellen, die da entstehen. Wie kann man die denn jetzt einfach so vom Messen her unterscheiden zu anderen größeren Erschütterungen wie ein Vulkanausbruch oder eine Bombenexplosion oder sowas? Also die Unterscheidung von Explosionen und Erdbeben, das ist seit den 60er Jahren, seit das sogenannte Nuclear Test Ban Treaty unterschrieben wurde, ein ganz wichtiges und spannendes Forschungsthema. In aller Regel lassen sich Erdbeben und Explosionen einfach unterscheiden, nämlich deswegen, eine Explosion erzeugt theoretisch eigentlich hauptsächlich Kompressionswellen, also P-Wellen und weniger S-Wellen. Damit hat man eigentlich jetzt die letzten 40 Jahre versucht zu unterscheiden, ob jetzt eine Explosion stattgefunden hat, ein Kernwaffentest stattgefunden hat oder ein Erdbeben war. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, wie sich's anhört. Man kann nämlich durch gute Tricks solche Quellen nahe einer Grenzfläche, zum Beispiel die Erdoberfläche, machen, sodass dann durch Konversion, also von einer Konversion von P nach S, eben doch wieder Scherwellen entstehen und es im Fernfeld, wenn man also weit weg ist, dann sehr schwierig ist zu unterscheiden. Aber da werden natürlich die Methoden auch immer ausgeklügelter, sodass man das eigentlich doch relativ gut unterscheiden kann, wie zum Beispiel vor ein paar Monaten, als eben in Nordkorea dann ein solcher Test stattgefunden hat, wo man dann zum Teil auch davon ausgehen kann, dass an der Stelle nicht mit einem Beben der Magnitude 5 zu rechnen ist. Thank you. würde gerne nochmal fragen zu dem Thema Richterskala. Also ich hatte mir das auch vorher mal angeguckt, die Definition, und ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Was ich gefunden habe, ist, dass es eben der dekadische Logarithmus der maximalen Amplitude im Seismogramm ist, mit der ein Standard-Seismometer ein Beben in einer Entfernung von 100 Kilometer zum Epizentrum aufzeichnen würde. Das habe ich im Internet gefunden und ja. Mir fehlt da irgendwie so der Punkt, an dem man das festmacht. Man muss ja irgendwie eine physikalische Größe haben, wo man sagt, das ist jetzt der Maßstab und dazu bilde ich jetzt den Logarithmus. Ja, das ist eine reine Vereinbarung. Und zwar, das hört sich kompliziert an, oder ich meine, im Grunde könnte man da eine ganze Stunde nur über die Richterskala sprechen, aber vielleicht ein bisschen zur Geschichte. Charles Richter war ein amerikanischer Seismologe in Caltech in Los Angeles. Und er hat sich die Frage gestellt, grundsätzlich überhaupt, wie kann ich die Stärke von einem Erdbeben klassifizieren? Und da nutzt man einen ganz einfachen Effekt aus, und zwar genauso wie wenn Sie in die Hände klatschen und eine Serie an Mikrofonen aufstellen, die immer weiter weg sind, dass sich natürlich die akustischen Wellen von Ihrem Klatschen immer leiser werden. Mhm. Wenn Sie das logarithmisch auftragen, dann kriegen Sie eine gerade Linie, eine wunderschöne Gerade. Genauso ist es mit Erdbeben auch. Ja, die Amplitude, die Auslenkung nimmt mit dem Abstand natürlich ab. Ja. Wenn Sie da den Zehnerlogarithmus rausnehmen, gibt es eine Gerade. Und Richter hat, seine Idee war, ich normiere das einfach auf einen ganz bestimmten Wert und nehme das jetzt einfach als meine Skala. Und daraus ergibt sich dann zumindest auf der logarithmischen Achse diese lineare Skala von, was weiß ich, minus bis 9. Deshalb ist es auch in gewisser Weise, in Anführungszeichen, Schwachsinn, immer von dieser nach oben offenen Richterskala zu sprechen. Man spricht ja auch nicht von der nach oben offenen Temperaturskala. Ja. Weil die ist im Grunde natürlich nur theoretisch nach oben offen. Denn ein Erdbeben der Magnitude 11 würde im Grunde die ganze Erde in zwei Teile reißen. Ja. Ja. Also so nach oben offen ist es dann nicht. Es gibt einen anderen Grund, warum das so immer ausgedrückt wird. Und es gibt eben diese andere Skala, die nennt sich Mercalli-Skala oder Intensitätsskala. Und die hat im Grunde wie Windstärken eben 12 Einheiten. Mhm. Und diese Mercalli-Skala, die beschreibt aber die Schäden, die Auswirkungen eines Erdbebens an einem Punkt. Also wenn ich jetzt hier stehe und ein Erdbeben ist in 400 Kilometer Entfernung, aber das wackelt hier so stark, dass das Haus zusammenfällt, dann wäre das eine Intensität 11 oder 12, also totale Zerstörung. Es gibt also diese zwei unterschiedlichen Skalen, die auch oft verwechselt werden. Die Richterskala, die beschreibt die Energie, die Stärke des Erdbebens an der Quelle, ganz wichtig. Und die Mercalli-Skala oder Intensitätsskala beschreibt die Auswirkungen eines Erdbebens in einer bestimmten Distanz von der Quelle. Okay, aber das heißt, die Mercalli-Skala macht eigentlich auch nur da Sinn, wo besiedeltes Gebiet ist. Richtig. Und die Richterskala, also wenn ich jetzt hier mit einem Seismogramm eben eine bestimmte Amplitude messe, wie schließe ich jetzt darauf dann auf den Richterwert? Oder brauche ich da immer mehrere Seismogramme? Also Sie müssen wissen, wo das Erdbeben war. Dazu brauchen Sie mehr Seismogramme. Mhm. Dazu brauchen Sie eigentlich mindestens 3 Seismometer verteilt, um überhaupt so ein bisschen eine Idee zu haben, wo das Erdbeben ist. Also der Abstand von der Quelle, der geht natürlich mit ein in diese Gleichung. Und der Rest ist eigentlich nur noch die Amplitude, das heißt die Auslenkung in Millimetern Ihres Seismometers. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Für die echte, originelle Richterskala muss man dann noch im Grunde genau das Seismometer simulieren, das Richter verwendet hat. Richter hatte nämlich die Idee, weil damals gab es viele verschiedene Seismometer, damit ich da überhaupt weiterkomme, muss ich im Grunde baugleiche Seismometer aufstellen, sonst weiß ich ja nicht, liegt es jetzt am Instrument oder liegt es am Erdbeben, dass ich hier eine andere Amplitude messe. Und das war seine geniale Idee und das hieß damals das sogenannte Wood-Anderson-Seismometer. Heutzutage ist es ganz einfach, auf dem Computer zu machen. Man simuliert dann einfach dieses Wood-Anderson-Seismometer und kommt damit quasi genau auf diese Beziehung von Richter. Es ist also ein bisschen kompliziert, aber auch, das sage ich, man könnte da eine ganze Stunde allein über Magnitude reden. Wenn es dann zu großen Erdbeben geht, muss man wieder andere empirische Beziehungen nutzen. Da funktioniert die Richterskala nicht mehr. Die Richterskala, so in den 30er Jahren entwickelt, war eigentlich gedacht für Erdbeben in Kalifornien. Und die funktioniert eigentlich nur bis zu einem Abstand von etwa 600 Kilometer von der Quelle. Mhm. Und eine interessante Geschichte ist, dass 2004. Das war ein Schock für unsere Wissenschaft, die Magnitudenbestimmung für das Sumatra-Beben versagt hat. Ah ja. Und zwar wurde die systematisch fast um eine Magnitude, also mindestens eine halbe bis eine ganze Magnitude, zu klein eingeschätzt von den weltweit verteilten Seismometern. Und das war mit ein Grund dafür, dass man vielleicht auch die Tsunami-Gefahr unterschätzt hat. Es war mit ein Grund dafür, dass man vielleicht überhaupt die Ausmaße des Erdbebens nicht sofort erkannt hat. Und das Problem war, dass man zu wenig Seismometer in der Nähe der Quelle hatte? Nein, das Problem war, dass man eigentlich ein solch großes Beben instrumentell noch gar nicht wirklich gemessen hat. Mhm. Das letzte Beben war 40 Jahre davor, in den 60er Jahren. Und ein solch großes Beben hat es eigentlich in der, sagen wir mal, modernen Instrumentenzeit noch gar nicht gegeben. Und es lag an der Empirie einfach der Gleichungen, die damit eingehen. Ah, ja. Das wurde jetzt korrigiert, schnellstmöglich, sodass das hoffentlich heute nicht mehr vorkommt. Aber das war schon ein bisschen ein Schock eigentlich für die Community, also für unsere Seismologen, dass das nicht funktioniert hat. Man hatte einfach keine Beobachtungen. Man könnte das jetzt erklären, aber es hängt direkt mit der Gleichung für diese Richterskala auch die anderen zusammen, die einfach nur auf eine Amplitude zugreift. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig Informationen. Man muss da ein bisschen mehr Informationen aus dem Seismogramm noch rausholen in den ersten Sekunden bis Minuten, um die Magnituden vor allem bei großen Beben korrekt zu bestimmen. Okay, also man braucht einfach mehr Informationen als eben jetzt nur die Amplitude. Genau. Okay. Diese Seismometer, also früher war das eben im Prinzip einfach irgendwie ein Stift mit einer Rolle Papier dran. Wie sieht das heute aus? Ja, im Prinzip so ganz viel hat sich gar nicht geändert. Also das sind mittlerweile elektromagnetische, also elektromechanische Geräte. Meistens ist es eine Feder, die sich um eine Spule bewegt. Wir haben eigentlich ein Magnetfeld und in diesem Magnetfeld ist ein elektrischer Leiter, der an der Feder hängt und, sagen wir mal, auf und ab bewegen kann. Mhm. Wenn sich jetzt der Rahmen bewegt, dann ist die Masse träge. Mit dieser Leiter bewegt sich im Magnetfeld und es wird Strom induziert. Ja. Das andere ist, dass im Grunde ein System noch versucht, diesen Leiter in der Nulllage zu halten. Das ist so ein bisschen wie so ein Dämpfungsmechanismus und das erlaubt einfach, dass noch sehr viel größere Bewegungen aufgezeichnet werden können. Aber im Prinzip ist es eigentlich immer noch eine Masse, die an der Feder hängt. Es gibt andere Ansätze mittlerweile, zum Beispiel, dass man mit Laser Seismometer baut. Aber man muss ehrlich sagen, dass keiner dieser Ansätze letztendlich bis jetzt es geschafft hat, so genau zu messen wie die klassischen Seismometer. Das sind sehr, sehr hervorragende Messinstrumente. Und wie kann man sicherstellen, dass man mit dem Seismometer jetzt keine lokalen Erschütterungen misst, wenn irgendwie ein Zug vorbeifährt oder so? Ein Seismometer misst immer alles. Mhm. Im Seismogramm haben sie immer alles drin. Sie haben atmosphärische Einflüsse, sie haben die sogenannte Mikroseismizität. Wir haben hier ständig Bodenbewegungen durch die Meere, durch die Ozeane. Wir beobachten Kulturrauschen, sprich Züge, Autos. Das ist alles im Grunde mit beobachtet. Aber die Erdbebenwellen, zum Beispiel die von weit her kommen, also sogenannte Fernbeben, die zeichnen sich eben durch ganz bestimmte Frequenzbereiche aus. Und das sind also Bereiche, Frequenzen von einem Hertz, also eine Sekunde auf und ab, eine Sekunde hin und her, ja, bis hin zu, sagen wir, Hunderten bis Tausenden von Sekunden. Und das ist ein Bereich, wo man relativ wenig Interferenz hat durch andere Mechanismen. Also ein Zug ist wahrscheinlich deutlich hochfrequenter. Ein Zug, genau, ist deutlich hochfrequenter. Und wenn man jetzt so ein modernes Netzwerk von Seismometern hat, dann wird wahrscheinlich das Signal, das elektromagnetisch aufgenommen wird, irgendwie automatisch im Computer dann überwacht, ob da die Amplitude zunimmt und dann kann da eventuell automatisch Alarm ausgelöst werden. Ja, also die Netze hier, das ist eigentlich mittlerweile auch eine ganz wichtige Geschichte. Mittlerweile wird permanent aufgezeichnet. Das heißt, die Bodenbewegungen werden permanent aufgezeichnet und auch die ganzen Tage, Wochen, Monate, Jahre werden gespeichert. Das heißt, es gibt ja nicht so viele Erdbeben und nicht die ganze Zeit. Sie haben da sehr viel Rauschen. Aber das Faszinierende und vielleicht auch einer der ganz heißen Forschungsthemen, das ist eben, dass man dieses Rauschen ausnutzen kann. Man kann dieses Rauschen auch ausnutzen. Da steckt nämlich auch Information drin, weil es eben nicht nur irgendwie zufälliges Rauschen ist, sondern man hat herausgefunden, dass wenn man zum Beispiel zwei Stationen hat, A und B, und man hat ein Zeitfenster, wo die jetzt eben nur ein Rauschen beobachten, dann kann man durch ein ganz einfaches mathematisches Verfahren im Grunde aus diesen Beobachtungen Informationen über die Struktur der Erde zwischen diesen Stationen herausfinden. Mhm. Und das ist natürlich sensationell. weil das ist so ein bisschen, wie wenn Sie in der Medizin Tomographie machen könnten, vielleicht einfach mit der, ich stelle mir jetzt im Kopf vor, einfach mit der Unruhe, mit dem Rauschen, was im Kopf gerade so los ist. Also einfach Bewegungen, die gar nicht induziert werden durch irgendeine Quelle, sondern einfach die ohnehin schon da sind. Auch wir werden ja ständig angeregt durch Schallwellen. Also stellen wir uns vor, man könnte jetzt Tomographie des Körperinneren machen, indem man einfach Sensoren draufstellt und wartet. Ja. Und das ist natürlich ist im Grunde die Tomographie des armen Mannes. Und es hat faszinierende Möglichkeiten, weil man eben in Regionen Tomographie machen kann, wo keine Erdbeben stattfinden. Mhm. Ja? Und das ist eine ganz spannende Richtung, die im Moment so ein bisschen am Explodieren ist in der Seismologie. Und das beruht aber eben auf der Tatsache, dass man Signale aufnimmt, die zwar aussehen wie Rauschen, wo aber letztlich eben doch eine Information drin steckt. Ja, es ist Rauschen, aber es steckt Information drin. Denn dieses Rauschen, diese Wellen, die breiten sich ja irgendwo auch im Erdinnern aus. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass da auch Information darüber drin steckt. Okay, also es ist jetzt kein Rauschen der Messgeräte, sondern nein, Rauschen nein. Im Boden natürlich quasi. Nicht, ja. Okay, richtig. Alles klar. Okay, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Ungefähr kann ich mir jetzt vorstellen, wie man die Stärke eines Erdbebens oder den Wert auf der Richterskala bestimmt. Den Ort und den Zeitpunkt, denke ich mal, das ist einfach, indem man eben mehrere Seismometer hat und je nachdem, nach der Laufzeit der Wellen, je nachdem, wann die ankommen an den verschiedenen Seismometern, kann man dann zurückschließen darauf, wo die Wellen losgelaufen sind und wann. Richtig. Man nutzt da aus, dass die P-Wellen, die Kompressionswellen, als erste ankommen. Die wurden ja auch als P-Primärwellen bezeichnet und die S als Sekundärwellen. Und im Grunde laufen die auseinander, weil die Scherwellen langsamer sind, wird der Unterschied zwischen den beiden Wellen immer größer. Mhm. So wie wenn zwei Autos losfahren, das eine fährt langsam, das andere fährt schnell. Der Unterschied der beiden, Distanz zwischen den beiden, die wird immer größer. Ja. Wenn man das aufträgt auf einer Grafik und das zurückprojiziert, dann finden Sie genau den Ort oder die Zeit, wo die beiden Autos losgefahren sind. Und im Grunde ist es analog eben mit Erdbebenwellen. Ja. Und dazu braucht man natürlich mindestens drei Stationen, aber in der Regel benutzt man dann natürlich alle Stationen, die man hat, um das dann zu bestimmen. Und trotzdem ist dann immer noch ein gewisser Fehler dabei, was die Herdzeit, also die Zeit des Erdbebens angeht und auch den Ort des Erdbebens. Kann man aus den Signalen auch schließen, wie groß die geologischen Veränderungen sind? Also eben diese Länge dieser Bruchkante oder ob jetzt da irgendwo ein 1 Meter breiter Graben entstanden ist oder sowas? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Im Beginn des Seismogramms, in den ersten Sekunden bis zu den ersten Minuten, bei dem Sumatra-Beben waren das etwa 6 bis 7 Minuten, in den Wellenformen dieser ersten Minuten steckt die Information drin, wie das gebrochen ist. Man spricht ja von einer Inversion aus dem Versuch, diese ersten Sekunden oder Minuten eines Erdbebensignals zu modellieren. Wir sprechen davon, zu reproduzieren, versuchen zu erklären. Mit dem Bruchmodell kann man die sogenannte Bruchdynamik oder die im Grunde den Zeitverlauf des Bruches reproduzieren. Und dann kommt man darauf, dass bei dem Sumatra-Beben in bestimmten Regionen sich diese beiden Seiten, diese beiden Flanken der Verwerfung etwa 20 bis 25 Meter gegeneinander verschoben haben. Das muss man sich mal überlegen, 20 bis 25 Meter gegeneinander verschoben. Das wird dann immer weniger, gegen das Bruchende geht dann gegen Null. Aber das sind Größen, die man dann tatsächlich auch rauskriegen kann aus den Seismogrammen. Okay, und diese Verschiebung findet dann horizontal statt? Das muss nicht sein. Die kann horizontal sein, die kann aber auch vertikal sein. Mhm. Also bei dem Sumatra-Beben war ein großer Anteil vertikal. Das sind immer beide Teile dabei. Also ein größerer Anteil, 5 bis 10 Meter, möglicherweise auch vertikal, der natürlich dann auch dazu geführt hat, dass der Meeresboden angehoben wird und sich der Tsunami ausgebildet hat. Kann man aus den Signalen auch auf die Wahrscheinlichkeit weiterer Beben schließen? Direkt nicht, aber jedes größere Beben oder jedes Beben letztendlich hat das Potenzial, ein Vorbeben zu sein. Das heißt, wenn irgendwo ein Beben ist, Stärke 2, 3, 4, 5, 6, ist die Möglichkeit erhöht, dass ein größeres Beben nachfolgen kann. Und auf der anderen Seite gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die letztendlich sagt, dass wenn ein Erdbeben stattfindet, das ist das sogenannte Omori-Gesetz, dann auch eine bestimmte Anzahl Erdbeben folgt, also diese Nachbebengeschichte. Und es sind dann Beben, die meistens in Magnitude und Häufigkeit eben mit der Zeit abnehmen. Mhm. Aber wir sehen es immer wieder, dass Nachbeben eben ähnliche Magnitude haben können wie das Hauptbeben, wobei dann weiß man nicht richtig, ob man das eine als Vorbeben oder das andere als Nachbeben bezeichnet. Weil also da wird es dann schwierig. Aber wie gesagt, jedes Erdbeben erhöht im Prinzip auch statistisch zumindest die Gefahr von weiteren Beben. Wenn man die Möglichkeit hätte, Seismometer so auf der Welt zu verteilen, wie man das will, würde man die dann alle gleich verteilt über die Erde stellen oder gibt es da andere Strategien? Ganz genau, die würde man am liebsten gleich verteilt aufstellen und das ist das, was im Moment passiert auf dem amerikanischen Kontinent. Da gibt es ein großes Projekt, das nennt sich US Array. Array steht für ein Feld oder ein Netzwerk und da wird es tatsächlich gemacht. Das nennt sich Bigfoot. Letztendlich ist das ein regelmäßig angeordnetes Array, das von Westen nach Osten sich verschiebt, quasi einfach versetzt wird. So wie der Arzt, wenn er das Herz abhört, mal hier, mal da, oder den Rücken mal hier, mal da abhört, genauso wird es jetzt mit dem nordamerikanischen Kontinent gemacht. Mhm. Das größte Problem der Seismologen ist das Meer. Ja. Leider ist es sehr teuer und sehr aufwendig und schwierig und risikoreich. Das Meer hat eine mittlere Meerestiefe von 4 Kilometern auf unserem Planeten, dort solche Seismometer aufzustellen. Das ist eines unserer größten Probleme. Also die müsste man dann irgendwie auf dem Meeresboden verankern? Genau, die muss man auf dem Meeresboden verankern. Das nächste Problem ist, dass der Meeresboden zum Teil sehr schwierig ist. Da ist dann so, ja, man spricht auf dem Englischen von einem Muddy Layer, da ist dann so eine Schlammschicht, die seismische Wellen auch sehr stark dämpft. Das Rauschen ist sehr stark, sehr viel höher wie auf dem Land im Meer aus verschiedenen Gründen. Also es ist sehr schwierig. Und trotzdem, eigentlich gäbe es fast nichts Wichtigeres, als die Meere voll zu pflastern mit Seismometern. Und wenn man mir 1 Milliarde Euro geben würde, dann wäre das eines der Dinge, die ich vorantreiben würde. Okay. Und wie holt man das Signal dann nach oben? Würde man dann Kabel legen oder wie geht das? Verschiedene Möglichkeiten. Man kann Kabel legen zu einer Boje, die oben schwimmt. Auch nicht unkritisch wegen Schiffen, die dann vorbeifahren und das irgendwie mitziehen können. Oder man kann zum Beispiel mit Hilfe von akustischen Wellen Energie übertragen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Gut, ich bin jetzt mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Jetzt wäre die Frage, gibt es irgendwelche spannenden aktuellen Forschungsthemen, von denen Sie jetzt noch nicht erzählt haben, was so gerade aktuell besonders spannend ist? Ja, also ich habe ein paar spannende Themen schon angeschnitten. Also eine Sache ist die Nutzung von Rauschen für die Tomografie. Das andere, worüber wir gar nicht gesprochen haben, das ist vielleicht 2 Dinge, würde ich noch gerne sagen, die einfach sehr, sehr spannend sind im Moment. Das ist die Rolle von Computern für unsere Wissenschaft. Also wir wollen ja die Seismogramme verstehen und die Physik ist die Wellenausbreitung. Die lässt sich eigentlich relativ einfachen Gleichungen physikalisch darstellen. Aber man kann solche Seismogramme nicht mit Papier und Bleistift ausrechnen. Dazu braucht man für realistische Erdmodelle eigentlich die größten Computer und selbst die größten Computer, die es jetzt schon gibt, sind eigentlich noch zu klein. Aber das Spannende ist, dass das jetzt gerade in diesen Jahren eigentlich anfängt, interessant zu werden, dass man wirklich die Erde auch in ihrer ganzen Komplexität fassen kann und dafür dann auch Erdbeben simulieren kann. Der Begriff Simulation ist da wichtig. Das heißt, wir sind eigentlich mittlerweile so weit, dass wir realistische Erdbebenszenarien simulieren können und dadurch auch besser verstehen, wie zum Beispiel der Boden wackelt, wie stark die Bewegungen sind, wenn ein Erdbeben in Tokio, in Los Angeles, in San Francisco zum Beispiel stattfindet. Dasselbe gilt natürlich auch für das tomografische Problem. Wir werden in den nächsten Jahren, denke ich, eine Revolution haben in dem Sinne, wie wir diese Tomografie machen, nämlich mit Hilfe von Supercomputern. Und wir erwarten uns dadurch einfach sehr viel schärfere Bilder des Erdinnern, also sehr viel schärfere tomografische Bilder. Wir werden nie die Bilder so schön haben wie die und so detailliert haben wie die Mediziner, auf die sind wir sehr neidisch. Aber die haben einfach die Möglichkeit, ihre Quellen und ihre Empfänger regelmäßig um ihr Objekt zu machen und diese Möglichkeit haben wir eben nicht. Eine Forschungsrichtung, die wir hier in München betreiben, das ist eine neue Beobachtungsgröße einzuführen und zu nutzen. Und zwar, der Boden bewegt sich nicht nur hin und her und auf und ab, sondern im Grunde verwindet sich der Boden auch. Also er dreht sich um die Achse, letztendlich um 3 Achsen, also um die Hochachse und um die Seitenachse. Man spricht da auch von Neigung und Tilt. Also das ist so wie im Kuchenteig, wenn man mit dem Mixer drin rührt. Das ganz so. Genau. Und jedes Erdbeben regt diese Wellen an. Und obwohl die Seismologie weit gekommen ist, man hat eigentlich bis vor 4, 5 Jahren diese Bewegungs- Art eigentlich überhaupt nicht beobachten können. Das kann man jetzt mit Hilfe von sogenannten Ringlasern und auch anderen Geräten. Und das ist auch eine ganz neue Forschungsrichtung. Und wir konnten zeigen, dass man über diese Beobachtungen eben auch weiteres noch über das Erdinnere erfahren kann. Also das sind so die spannenden Themen, die uns gerade beschäftigen. Ah, da wird ja noch einiges an neuen Themen dann hoffentlich auch so in die Öffentlichkeit kommen. Also gerade so dieses Erdinnere, das finde ich ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wo man eben auch als Laie sehr wenig drüber weiß. Ja, also wie gesagt, die Seismologie oder in dem Sinne die Geowissenschaften, die Wissenschaft des Erdinnern ist eigentlich eine junge Wissenschaft und ist eigentlich erstaunlich, wie wenig wir da wissen. Einer der Hauptgründe ist natürlich, wir können nicht runtergehen, wir werden niemals, wie in den Filmen The Core zum Beispiel, wir werden, glaube ich, nie in absehbarer Zeit da irgendwie ein U-Boot runterschicken können. Das heißt, wir sind immer auf sogenannte indirekte Verfahren angewandt, für solche klassischen tomografischen Verfahren und da sind immer Unsicherheiten dabei, aber wir lernen natürlich immer besser, wie wir die Daten verarbeiten können und daraus Informationen ziehen können. Vielleicht zum Abschluss, Seismogramme sind so, im Englischen sagt man Wikilines, das sind einfach so lange Zeitreihen, wo sich hin und her bewegt und man kann sagen, dass wir eigentlich bis heute sehr, sehr wenig Informationen im Seismogramm genutzt haben, um das Erdinnere zu verstehen und das Ziel ist natürlich im Grunde die gesamte Information da rauszuziehen. Aus den Seismogrammen. Mhm. Und das wird jetzt mehr und mehr möglich mit Hilfe von Supercomputing. Und in dem Sinne fängt eigentlich das erst jetzt an, wirklich richtig spannend zu werden. Ja, ich denke, wir haben viele spannende Aspekte zum Thema Seismologie gehört. Und ich hoffe, dass wir eben auch in Zukunft da ab und zu was in den Medien zu finden werden. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema. Ganz herzlichen Dank nochmal an Professor Heiner Igel für das Interview. Die Musik in dieser Episode kommt wie so oft vom Podsafe Music Network. Und zwar kam vorhin von Kid Brother der Titel Earthquake. Und jetzt hören wir noch von Mojave Down to Earth. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt.